Ich bleibe übrig, Jahr für Jahr, und trinke literweise nichts. Die Blumen welken die Welt. Ich esse zweieinhalb täglich Brot. Dessert ist zentnerweise nichts. Sonne geht und du bist tot. Es ist vorbei, es ist vorbei. Ich bleibe ganz alleine hier. Ich atme Asche, dich und Staub. Die Hoffnung starb kurz hinter mir. Es ist vorbei, es ist vorbei. Keine.